Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Hallo Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talkradio Freitagnacht-Ausgabe, freie Themennacht. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, ihr seid herzlich willkommen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht heißt Sonja. Und Sonja ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja, hallo Sonja. Guten Morgen. Guten Morgen, so lustig irgendwie. Ja, es ist eigentlich noch tiefe Nacht, ne? Aber es gibt ja nur guten Abend oder guten Morgen, ne? Ja. Wenn ich jetzt gute Nacht zu dir sagen würde, würde ich auch ein bisschen blöd klicken, ne? Ja, ich gehe dann aber demnächst mal ins Bett. Das sage ich nachher dann, nach dem Ende des Gesprächs. Um was geht es? Und zwar, gestern hast du das Thema gehabt, Tabubruch. Tabubruch, genau. Und ja. Da habe ich mich eigentlich dann schon gemeldet gehabt, aber da war dann leider die Sendung schon zu Ende. Mhm. Und zwar, ich wollte also mit meiner Geschichte eigentlich allen Mut machen, wenn sie sowas vorhaben, dass sie das auch durchziehen sollen. Und zwar, na, was hast du gemacht? Ich habe mit 21 Jahren eine Beziehung gehabt mit einem 55-jährigen Mann. Ja. Den habe ich auf meiner Arbeitsstelle kennengelernt. Er hatte Leukämie gehabt, ich habe das gewusst. Und ich war zu der Zeit in einer Beziehung gewesen, die schon 4 Jahre angedauert hat. Mhm. Damals mit einem Gleichaltrigen? Ja, ja. Mhm. Und meine Eltern, die waren halt der Meinung, wir heiraten mal, kriegen mal Kinder, alles so, wie halt so sich das Eltern vorstellen. Mhm. Und ich habe dann aber mich durchgesetzt und bin meinen Weg gegangen. Und also meine Eltern waren dann wirklich 2 Jahre, die haben nicht mit mir geredet, auch meine Großeltern nicht. Also weil es ein Tabubruch war, mit einem so viel älteren Mann zusammen zu sein. Ja, ja. Oder auch weil der Mann sehr krank war. Beides. Beides. Also sie haben ja keine Zukunft gesehen für mich da drin. Ja. Ja. Wie ging das denn dann, als ihr nun zusammen wart? Durftest du ihn oder hast du ihn nie mal mit zu deinen Eltern genommen? War das unmöglich? Das war unmöglich. Also ich habe ja dann zu Hause noch gewohnt, aber ich war dann eigentlich immer nur noch zu Hause von 11 Uhr abends bis früh um 7. Dann bin ich auf Arbeit gegangen, danach zu meinem Freund. Und also man hat auch zu Hause gar nicht drüber gesprochen, weil es irgendwie, es war auch ein Tabuthema. Ja, ja. Wie lange warst du mit dem Mann zusammen? 2 Jahre, dann ist er gestorben. Mhm. Haben denn Vincent dann deine Leute, deine Familie zu dir gestanden, als dein Freund gestorben ist? Das schon. Die haben das dann schon, also als er gestorben war, also die letzten Wochen eigentlich bevor er gestorben war, haben die festgestellt, wie ernst es mir wirklich war. Mhm. Also ich war bis zum Schluss dabei und ich war im Krankenhaus jede Nacht, habe bei ihm gewacht. Mhm. Und also. Wie ist denn die Familie, seine Familie damit umgegangen, dass er eine so viel jüngere Freundin hat? Das war ganz lustig, weil der war ja schon geschieden, schon viele Jahre, 10 oder 15 Jahre sowas. Mhm. Und er hat ja Kinder gehabt, 3 Kinder, die waren ja wesentlich älter wie ich. Ach so, genau, ja. Aber die haben mich so voll akzeptiert gehabt. Also das war recht schön. Also ich habe die Familie, das war dann so richtig meine Ersatzfamilie. Ja. Also die haben mich gesehen wie so eine Art Schwester, haben aber gewusst, dass ich die Freundin von ihrem Vater bin und haben das akzeptiert. Welch ein Glück, ne? Das kann natürlich auch ganz anders sein, dass dann die Kinder, die neue Partnerin auch nicht akzeptieren. Ne? Ja. Kann natürlich sein. Nee, das ist auch heute noch. Also ich kann mit denen heute noch, also habe noch Kontakt. Hast du gar Kontakt? Treffe die noch. Und wenn man sich trifft, dann nimmt man sich in den Arm und ist voller Freude, dass man sich mal wieder sieht. Bist du heute wieder in einer Beziehung? Ich war wieder in einer Beziehung, ja. Und ist das auch ein älterer Mann gewesen, oder? Nein. Der war 5 Jahre älter wie ich und das ist aber leider auseinandergegangen. Also, das kann man bei dir nicht sagen, dass du generell auf Ältere stehst, sondern das war ein Einzelfall, dass du da dich gerade in den Mann sehr verliebt hast und der war nun zufälligerweise sehr viel älter als du. Ja. Und du wolltest anrufen und sagen, wenn ihr euch verliebt, dann macht es, auch wenn die Leute viel älter sind. Die anderen, der Partner. Ja, das sehe ich ganz genauso. Obwohl es sicher immer große Schwierigkeiten gibt und damit verbunden sind, aber man muss es dann machen, wenn man sich liebt. Ja. Das sehe ich genauso. Danke für deinen Anruf, Sonja. Ja, bitte. Und jetzt sagen wir gute Nacht, ne? Ja, danke dir Tschüss. Auch. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. André, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Herr André, um was geht's? Ja, unser Sohn hat ADS. Was ist denn ADS? Das ist ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Mhm. Also er ist stark hyperaktiv. Ja, also so ein Zappel-Philipp. Ja. Ein Suppenkasper. Ja. Ne, ich glaube, so war das gemeint in dem Märchen. Max und Moritz, da gibt es ja den Suppenkasper. Also ein sehr, sehr überaktives und sehr, sehr, sehr aktives Kind. Ja, wenn er nur aktiv wäre, wäre es meiner Frau und mir ganz lieb, aber er übertreibt also, wo er es nur kann. Inwiefern? Er klaut, also er steht mitten in der Nacht auf, geht dann auf Liebestouren, bringt Schränke auf und so weiter. Wie alt ist er? Er ist 11. 11 Jahre? Ja. Mhm. Hin und wieder geht er seinem Bruder mal am Hals, so mit dem Bademantel vom Gürtel, den Gürtel vom Bademantel. Ja. Wie alt ist der Bruder? Der ist 6. Der ist 6 Jahre alt. Mhm. Also der Kleine mit seinen 11 Jahren steht auf und bricht in der Nacht die Schränke auf und räumt die aus? Ja, ja. Mhm. Er kommt nicht so tagsüber mal an, darf ich mal einen Bomben haben oder so. Nein, er wartet dann bis nachts und dann holt er sich die dann ganz alleine. Mhm. Und ich meine, da kann man ja vielleicht noch in irgendeiner Weise so hinwegsehen, aber wenn er anfängt, den Kleinen zu malträtieren oder gar zu bedrohen, täglich zu bedrohen, hört der Spaß auf. Ne? Naja, klar, er stand auch schon vorhin mit einem Tornister und hat ihm den über den Kopf gehalten, ich habe die Steine drin, ich schlag dich tot und... Aber nun ist der Junge offensichtlich krank. Ja, wir sind auch in psychiatrischer Behandlung mit ihm und er soll auch irgendwann mal medikamentös behandelt werden, aber es ist grauenhaft, also er treibt uns, meine Frau und mich, also wirklich im Wahnsinn. Hat er das immer schon gehabt oder ist das plötzlich aufgetreten in der letzten Zeit? Er hat immer schon so eine leichte Phase gehabt, also im letzten halben Jahr wird es dann doch extrem und eigentlich von Tag zu Tag schlimmer, kann man sagen. Auch in der Schule, also jede Woche einmal müssen wir bei der Lehrer antanzen. Also seit wann ist das jetzt für euch wirklich ein Problem? So das letzte halbe Jahr ganz extrem. Letztes halbe Jahr. Ja. Er ist in ärztlicher Behandlung schon gewesen, daher auch die Diagnose und... Den Fachbegriff, den du gerade genannt hast. Wieso kann man denn medikamentös zum Beispiel noch nichts machen? Oder warum macht man das nicht? Also der Doktor sagte, er möchte erst ein paar Sitzungen machen, bevor er überhaupt mit den Medikamenten anfängt. Mhm. Ist das ein Psychiater? Ja, ja, ein Kinderpsychologe. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr doch immer quasi in Anspannung lebt jetzt, ne? Oder quasi Angst haben müsst, dass irgendwas passiert. Auf jeden Fall. Mhm. Also auch wenn wir mal einkaufen sind, wir können sie nicht alleine lassen. Selbst er ist 11, wenn wir mal abends rausgehen, wir müssen uns wirklich für einen 11-Jährigen einen Babysitter besorgen. Mhm. Die beiden schlafen aber nicht in einem Zimmer. Die schlafen in einem Zimmer, die schlafen auch in einem Zimmer. Ja, ja, also aber das heißt, ihr könnt doch nie in Ruhe dann die Nächte verbringen und die beiden Jungs alleine lassen in dem Zimmer. Nö, also so nachts um 4 Uhr, so zum Beispiel heute Nacht um 4 Uhr spätestens, dann geht es dann nebenan im Kinderzimmer wieder los, dann sind wir wach. Ja, aber hast du nicht Angst, habt ihr nicht Angst, dass da wirklich was passieren könnte, wenn du schon sagst, er geht da mit dem Gürtel an den Kleinen ran? Ja, sicherlich haben wir schon hin und wieder Angst, aber wir haben das Kinderzimmer ist genau gegenüber vom Schlafzimmer, beide Türen sind offen, also da kriegt man es dann schon mit, wenn... Und wir sind in höchster Alarmbereitschaft. Ihr könnt ja mit 11, wenn jemand 11 ist, kann man ja schon gut mit dem Kind reden. Wie reagiert das Kind denn darauf, wenn ihr ihn erwischt in der Nacht oder wenn ihr ihn davon abhaltet, den Kleinen irgendwie zu würgen oder weiß ich, was er vorhat? Wie reagiert er darauf? Erwischt nachts haben wir ihn selber noch nicht, aber wenn er sich zum Beispiel Bomben nachts aus dem Schrank rausklaut. Bomben meinst du Bonbons, ne? Ja, ja, genau. Ja. Dann findet man am nächsten Tag dann das Papier drin oder meiner Frau hat er 390 Mark aus dem Portemonnaie geklaut. Mhm. Dafür hat er sich dann Pokémon-Karten gekauft und sich Freunde erkauft, weil er hat überhaupt keine Spielkameraden nicht. Er geht dann mit seinem kleinen Bruder, seine Freunde geht er mit. Und wenn man dann drauf anspricht, na, ich tue es nie wieder, und wenn er sich umgedreht hat, hat er schon wieder vergessen. Mhm. Habt ihr das Gefühl, im Moment ein bisschen überfordert zu sein? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Wir sind jetzt schon so weit, dass wenn wir eine Schocktherapie machen wollen und vielleicht auch mit dem Doktor sprechen, dass man dann vielleicht 2 Wochen schockweise in ein Heim reinsteckt. Entweder, wenn du da nicht wieder hin willst ins Heim, dann benimmst du dich, ansonsten... Mhm. Hat der Arzt euch denn ein bisschen Näheres über diese Krankheit erzählt? Was dahinter steckt, wie sie entsteht und welche Zusammenhänge so psychisch da sind? Ja, er sagte also, dass mit der Pubertät wäre es dann weg, aber so wäre ist es jetzt irgendwie vielleicht mal in den früheren Kindern, dass er mal irgendwie was erlebt hat, wo wir uns aber eigentlich am Überlegen sind, was gar nicht sein könnte, nichts Schlimmes. Mhm. Und jetzt haben wir... In 2 Wochen nochmal ein Gespräch mit ihm, weil er jetzt muss er mal zur Therapeutin, aber selbst der ist schon aufgefallen. Es interessiert ihn gar nicht, was sie sagt. Er will dann damit teilen, die im Zimmer rumliegen, spielen. Wäre das für euch eine Möglichkeit oder ist es denkbar? Habt ihr schon soweit das euch überlegt, ihn eventuell, wenn es gar nicht anders geht oder wenn es zu bedrohlich wird, ihn wirklich ins Heim zu geben? Für eine gewisse Zeit? Ja, gesprochen haben wir schon. Mhm. selbst angedroht haben, was ihm schon, da lacht er dann. Naja, ich meine jetzt nicht, was ihr ihm angedroht habt, sondern was ihr beide, du mit deiner Frau gesprochen habt. Ja, ja, wir haben uns das schon überlegt, klar. Mhm. Also, der Arzt, der Psychiater beobachtet ihn noch. Ja. Und will dann hoffentlich in Bälde Medikamente einsetzen. Ja. Wie sind denn die Erfolgsaussichten, wenn man das medikamentös behandelt? Also ich habe mit einigen Leuten im Internet darüber gesprochen. Mhm. Und die sagten alle, also wenn er das Medikament, Ritalin heißt das, wenn er das kriegt, also die anderen Leute da haben sehr gute Erfahrungen damit. Mhm. Dann wollen wir das bei euch auch hoffen. Ja. Und dass ihm natürlich der Heimaufenthalt erspart bleibt. Und dass er vielleicht mit dem Medikament bis zur Pubertät irgendwie um die Runden kommt. Und wenn der Arzt sagt, dass sich das danach dann auflöst, wäre es umso besser. Ne? Er meinte, also nach der Pubertät wäre es weg. Ja. Also, alles Gute und hoffentlich schlägt das Medikament an. Ja, danke dir. Mach's gut. Gut, geht's. Tschüss, André. Tschüss. 0800 5678 111. Und ich sag euch jetzt schon mal, unsere Themen nächste Woche. Nächste Woche haben wir in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch das Thema Gestank. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wir sind ja dann kurz vor Weihnachten, heißt das Thema Mein geheimer Wunschzettel. Und ich möchte mit euch über eure geheimen Wünsche reden. Vielleicht geheimen Weihnachtswünsche oder generell die geheimen Wünsche. Nächste Woche Donnerstag hier bei uns. Monika ist jetzt dran. Monika, 25 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen. Morgen, morgen. Morgen, morgen. Was ist dein Thema, Monika? Ich werde von meinem Mann geschlagen. Bitte? Ich werde von meinem Mann geschlagen. Regelmäßig oder ist es einmal bisher passiert? Ja, regelmäßig. Wie lange seid ihr verheiratet? 4 Jahre. 4,5 Jahre. 4,5 Jahre verheiratet. Mhm. Und seit wann wirst du geschlagen von ihm? Seit 4 Jahren und 3 Monate. Also im Prinzip die ganze Zeit? Ja, genau. Wie oft kommt es vor? Sagen wir mal, wie oft kommt das im Monat vor? Im Monat? Uff. Das ist verschieden, je nach Anlass, also wenn da wieder ausrastet. Ist es zweimal, ist es zehnmal? Ja, zehnmal. Zehnmal? Im Durchschnitt, 10-mal im Monat wirst du geschlagen? Ja. Du sagst, wenn er ausrastet, was sind denn das für Situationen, in denen er dich schlägt? Wenn ich zum Beispiel eine Hose liegen lasse oder so, oder ein T-Shirt im Badezimmer. Also Kleinigkeiten, genau. Geringfügige Anlässe. Wenn du nicht so funktionierst als Hausfrau, wie du funktionieren solltest. Ja, genau. Habt ihr Kinder? Nee, zum Glück nicht. Arbeitest du auch? Ja, und er auch. Mhm. Er ist nicht betrunken, wenn er dich schlägt? Nee, überhaupt nicht. Ja. Wie genau schlägt er dich? Kommt drauf an, wie es gerade ist. Also kommt drauf an. Na, sag mal ein paar Beispiele, oder erstmal ein Beispiel. Schlägt er dich mit der Hand, schlägt er dich ins Gesicht, schlägt er dich irgendwie... Ja, genau, und schubst mich. Und wenn ich dann hingefallen bin, dann zieht er mich wieder hoch an den Haaren und so. Das heißt, es gibt nicht nur einmal einen Schlag, sondern es kann noch einen Schlag geben, oder? Ja, genau. Mhm. Wie viel Mal kann es dann sein, dass er dich schlägt? Also du kriegst nicht nur eine Ohrfeige, sondern zwei? Ich zähle nicht genau mit. Also es ist öfters. Mhm. Warst du schon mal verletzt, regelrecht, dadurch? Ja. Was hattest du für eine Verletzung? Deine Regie hat gesagt, ich darf da nicht drüber reden. Das haben die gesagt, das glaube ich nicht. Das war ein anderes Thema. Also ich hatte meine Fehlgeburt. Das war das Schlimmste. Also das muss ein Missverständnis sein. Ich habe den anderen Leuten halt erzählt, dass ich gefallen bin. Mhm. In der Küche über meine Katze. Da hatte ich dich auch mal angerufen, mit dir drüber geredet. Und, aber das war gar nicht so. Also der hat mich geprügelt, ja, und... Also er hat dich so geprügelt, dass du eine Fehlgeburt bekommen hast? Mhm. Mhm. Genau. Hat er das registriert? Weiß er das? Ja. Mhm. Und das ist ihm egal? Na, egal nicht. Wie jedes Mal auf Knien gebettelt. Er hat auf Knien gebettelt? Ja. Das heißt, er entschuldigt sich danach bei dir, wenn was passiert? Ja, genau. Mhm. Aber ich glaube, das ist eher die Angst, dass ich das irgendeinem erzähle. Hast du schon irgendjemandem erzählt, außer mir jetzt? Mm-mm. Noch gar niemanden? Nee, auch das mit der Fehlgeburt, das habe ich keinem erzählt. Mhm. Ja. Wie hältst du das denn aus, Monika? Seit über vier Jahren mit einem Mann zusammen zu sein und ständig, man kann das ja sagen, ständig Gewalt ausgesetzt zu sein? Ich wundere mich über mich selber. Ich wundere mich auch über dich. Bitte? Ich wundere mich auch über dich. Hast du nicht auch permanent Angst, zu Hause zu sein oder auf ihn zu treffen? Ja, natürlich. Vor allen Dingen, wenn die Anlässe so geringfügig sind, das kann ja ständig passieren. Wenn irgendeine Kleinigkeit, wenn das Bier nicht richtig gerade dasteht, wo es stehen soll, kriegst du eine gescheuert. Nee, der trinkt keinen Alkohol. Na, ist ja egal, ist ja ein Beispiel jetzt. Wenn, mm. Ne, so hast du es ja gerade erklärt. Ich habe immer irgendwie eine Angst, macht alles richtig. Warst du auch im Gesicht schon mal verletzt? Ja, schon mal. Was für eine Verletzung war das? Blaues Auge, dicke Backe. Mhm. Das wird dann immer etwas verharmlost und die erzählen dann, ja, ach, der ist, ich bin gegen den Kühlschrank geknallt oder sonst. Mhm. Und hast du noch Eltern? Bitte? Hast du Eltern noch? Ja. Kriegen die das nicht mit, dass da was gravierend falsch läuft in der Ehe? Nee. Ich erzähle da nicht so viel drüber. Na gut, aber wenn die dich vielleicht, wenn eine Mutter registriert hat, was mit der Tochter los ist, oder wenn du ein blaues Auge hast und so. Ja, es wird dann immer als kleiner Unfall abgetan und da wird auch nicht so drauf geachtet. Mhm. Warum bist du mit dem Mann noch zusammen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Wegen den schönen Augen? Das klingt ziemlich albern jetzt, ne? Ja, ich weiß. Das klingt super albern. Wenn du seit 4 Jahren von einem Mann geschlagen wirst, erzählst du mir was, ich bin mit dem zusammen wegen der schönen Augen. Ja, also dann geschieht es dir, muss ich fast so krass sagen, dann geschieht es ja fast recht, was da mit dir abgeht, wenn ich so eine Antwort höre. Ich versuche es sarkastisch zu sehen, also. Ja, warum gehst du denn nicht weg von dem Mann? Weil ich Angst habe. Vor was hast du denn Angst? Der hat gesagt, er wird mich in der Luft zerreißen. Hast du denn schon mal das angedroht, dass du weggehst von ihm? Ja. Ach, schon 2-3 Mal. Mhm. Und dann sollte sich ändern, sonst würde ich gehen. Und ja, ich muss auch sagen, er ist in seinem Umfeld, in der Öffentlichkeit, sehr, sehr konservativ, seriös und also ruhig zurückhaltend. Da wird man nie denken, dass der das macht. Du musst doch eigentlich eine tief unglückliche junge Frau sein. Ja. Was ist denn schön an deinem Leben? Wenn ich Gedichte schreibe. Mhm. Was ist schön? Meine Freunde, Musik und so. Mhm. Aber nichts, was mit der Beziehung, mit der Ehe zu tun hat? Nee, das ist so nichts schön. Mhm. Hast du diesen Mann mal geliebt früher? Ja, ich traue mich gar nicht zu sagen, ich liebe den immer noch. Mhm. Aber ich liebe den immer noch. Ist es dann so, dass wenn jedes Mal, wenn er gewalttätig ist dir gegenüber, dass er sich jedes Mal entschuldigt? Nicht jedes Mal. Ich sag mal zu 95%. Mhm. Also. Aber das ist doch dann auch schon ein absurdes Theater, wenn das so oft vorkommt und er sich jedes Mal entschuldigt, ist es doch banal schon an diese Entschuldigung, oder? Ja. Das kannst du doch gar nicht ernst nehmen. Das geht dir doch sicher da rein und da wieder raus, weil du weißt genau, es nutzt eh nichts. Mhm. Weißt du, Monika, ich finde das so schwer zu ergründen, warum Frauen das tun, sprich, warum sie bei solchen Männern bleiben. Es ist mir nicht nachvollziehbar. Und gut, ja. du sagst, du hast Angst. Er sagt, er droht dir. Diese Tipps, die gebe ich auch immer. Ich habe eine Freundin gehabt, die wurde auch geschlagen. Da habe ich genau das Gleiche gesagt, wie du mir das jetzt sagst. Aber warum kommt das nicht an? Du hast sogar einen eigenen Beruf, einen eigenen Job, ne? Das heißt, du bist materiell unabhängig. Du könntest dir ein eigenes Leben aufbauen. Mit ihm im Nacken. Ja gut, dass das nicht einfach wird, ist schon klar. Dass er natürlich jetzt blufft, ist auch klar. Ich zerreiße dich in der Luft. Aber davon darf man sich oder darf Frau sich nicht einschüchtern lassen, wenn die Frauen in einer solchen Situation sind. Was bleibt dir anders üblich, als ein gewisses Risiko einzugehen und klare Verhältnisse zu schaffen, einen Schlussstrich zu ziehen, ins Frauenhaus zu gehen, nicht mit der Polizei in Verbindung zu setzen, alle Register ziehen, die man ziehen kann. Der wird wahrscheinlich schon kleinlaut werden. Aber so merkt er doch seit Jahr und Tag, mit dir kann man alles machen. Das ist ein Psychopath. Der wird das nicht. Ja, aber du bist letztendlich auch eine Psychopathin, Monika, wenn du das mit dir machen lässt, Mensch. Entschuldige, wenn ich das so krass sage. Das ist krass. Ja, du bist 25 Jahre alt. Möchtest du die nächsten 25 Jahre in so ein Leben führen? Nee. Nee, eigentlich nicht. Schlaft ihr miteinander? Ja. Wie ist denn das? Brutal. brutal. Was? Brutal. Brutal? Ja. Das heißt, da nimmt er auch keine Rücksicht auf dich. Er holt sich seinen Spaß ab und das war's dann. Genau. Er stößt seinen Orgasmus an mir ab. Wenn ihr so abends zu Hause seid, zusammensitzt oder Urlaub macht, was redet ihr so miteinander, wenn das so verfahren ist? Wir reden eigentlich gar nicht darüber. Dann meint er wieder, ich wäre nachtragend. Ja, über was redet ihr denn? Über alles. Also banales Zeug? Ja, normale Sachen. Freust du dich zum Beispiel auf den Urlaub mit ihm? Nee. Ja, ich will jetzt auch gar nicht weiterfragen, ob du dich auf irgendwas freust. Da kann man sich auf nichts freuen, wie du mir dein Leben jetzt geschildert hast. Ja, ich weiß. Ich kann dich nur mit diesem ganz, ganz klaren Ausspruch entlassen, Monika, dass du dich von diesem Mann trennen musst und dass du etwas in die Wege leiten musst. Und wenn du eine große Angst hast, vielleicht auch irgendwie alleine zu sein oder vor so einem Schritt, dann suche dir erstmal professionellen Beistand, jemand, der dich bei so einer Aktion unterstützt. Aber tu um Gottes Willen was. Und du bist der Einzige, mit dem ich darüber geredet habe. Aber ist das schon mal dran? Aber dann kann ich nicht zu einem Psychologen gehen und mit dem dann noch drüber reden. Warum nicht? Das ist zu viel. Warum ist das zu viel? Weil es schon eine super Überwindung war, mit dir darüber zu reden. Klar, das verstehe ich. Und ich finde es auch toll, dass du angerufen hast, aber das ist doch nur der erste Schritt, Monika. Für all die Dinge, die vielleicht noch vor dir liegen. Ja. Es ist ja nicht damit getan, einmal das mal auszusprechen. Dem Herzen Luft zu machen und dann wieder in diesen schrecklichen Alltag zurückzukehren. Das ist ja nun auch nicht der Sinn der Sache. Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Du bist der Einzige, mit dem ich darüber geredet habe. Mhm. Und ich würde auch mit gar keinem anderen mehr darüber reden. Ich meine, wenn... Gut, Monika, dann sage ich dir auch, dann geh zurück in deine Hölle. Niemand kann dich da mit Gewalt rausholen. Das musst du selbst machen. Du bist eine erwachsene junge Frau. Du musst das dein Teil dazu tun. Anders geht es nicht. Ja, ich weiß. Ne? Mhm. Jetzt hast du mit mir geredet. Du hast gerade gesagt, du möchtest mit niemand anderem darüber reden. Ja. Können wir dann noch eine kleine Ausnahme jetzt machen? Und dass du mit meiner Psychologin noch ein bisschen weiter redest? Eine Frau, erfahrene Frau, auch in solchen Dingen sehr beschlagen, kann dir sicher ganz tolle Tipps noch geben. Ist schon schwer genug, dass ich mit dir darüber so rede. Mhm. Also, aber das ist, ich rede nie über meine Gefühle. Mhm. Das ist jetzt, aber ich fände es einfach gut. Außerdem, die Anna hat dieses Gespräch jetzt mitgehört. Und ihr habt dann noch ein bisschen mehr Ruhe und Zeit, miteinander zu reden. Es kann ja nichts schaden, du hast ja überhaupt gar nichts zu verlieren, Monika. Nichts, gar nichts hast du zu verlieren. Und wenn es dir zu viel wird, kannst du auch mit dem Gespräch auflegen. Das macht man nicht. Nee, das macht man nicht. Lass es uns doch so tun. Du legst jetzt auf. Und die Anna, die Psychologin, meine nette Psychologin, ruft dich gleich nochmal an. Mhm, okay. Ja? In der Regel bequatsche ich meine Leute nicht, mit dem Psychologen nochmal zu reden. Aber in deinem Fall möchte ich das doch sehr gerne tun. Aber... Ungern. Wir versuchen es mal. Ja. Ja? Ja. Alles Gute von Herzen. Ja, okay. Alles Gute. Bis dann, ja. Alles Gute, tschüss. Ja, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111 und jetzt habe ich hier am Telefon die Petra. Und Petra ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Petra. Ich habe ein kleines Problem, und zwar, ich bin eine Prostituierte. Ja. Ich bin schon seit 12 Jahren verheiratet. Mein Mann weilt im Moment im Ausland seit 7 Monaten und ich habe mich vor 3 Wochen in Freier von mir verliebt, der dann auch noch 10 Jahre jünger ist als ich. Du bist seit 12 Jahren verheiratet. Ja. Und seit wie vielen Jahren bist du Hure, darf ich sagen, ne? Ja, sicher. Ja, ja, mit Unterbrechung auch diese Zeit. Auch die Zeit. Und dein Mann weiß das aber? Ja, der weiß das. Der weiß das. Und der ist damit auch immer relativ locker umgegangen? Ja, relativ. Relativ. Jetzt hast du dich in einen Freier verliebt. Das ist doch eigentlich ein ganz großes Tabu bei euch Mädels, ganz, ne? Groß. Ganz groß. Ne? Ja, natürlich. Und ist mir auch noch nie passiert. Hast du es deinen Kolleginnen erzählt? Ja, ich habe zweien. Zwei. Also ich meine natürlich so, ich soll mal was gönnen, da mein Mann ja schon seit 7 Monaten nicht im Lande ist. Ja. Ist der im Ausland irgendwie beruflich unterwegs? Ja, oder? Ja, ah, ja. Unterwegs. Mhm. Richtig. Hängt das damit zusammen, dass du irgendwie einsam bist und dich deshalb verguckt hast, oder ist das wirklich ein Zufall jetzt? Das ist ein totaler Zufall gewesen. Also der war zweimal als Kunde bei mir. Ja. Dann hat er mich zum Kino eingeladen. Und weil ich dann die Langeweile hatte, habe ich auch zugesagt, mhm. weil er auch relativ nett war und ein intelligenter Mensch ist, ja, mhm. mit dem ich mich auch so gut unterhalten habe. Ja, dann hat er mich nochmal zum Essen eingeladen. Ja, und seit letzter Woche treffen wir uns also regelmäßig jeden Tag. Achso, das ist jetzt noch ganz, dieses Private ist ganz frisch noch. Das ist seit letzter Woche quasi erst. Ja, seit 2 Wochen. Dann. Seit 2 Wochen. Mhm. So, dass du ihm quasi auch signalisiert hast, dass du verliebt bist? Hast du es so ausgedrückt auch gesagt? Ja, leider. Leider? Ja, leider, weil ich bin mir da auch nicht so ganz sicher. Erstmal ist er dieser 10 Jahre jünger als ich. Mhm. Und dann denke ich auch immer, ich habe eine gewisse Art von Verantwortung. Mhm. Ja. Habt ihr Kinder auch? Ich habe eine erwachsene Tochter, also das ist also nicht das Problem da dran. Ja. Ist dieser Mann denn Single zurzeit? Der ist Single und ganz fürchterlich verliebt in mich. Weiß der, dass du verheiratet bist? Dass ich verheiratet bin, ja, aber dass ich noch mit meinem Mann zusammen bin, nein. Achso, da hast du also auch geschummelt. Da habe ich geschummelt, ganz am Anfang. Mhm. Kann es vielleicht doch sein, also habe ich das gerade gemeint, dass du dich darauf hast eingelassen mit diesem Typ, weil du ein bisschen einsam bist im Moment, weil dein Ehemann weg ist. Möglich ist das, aber jetzt habe ich das Problem, am Anfang wollte ich es ziemlich locker sehen, da habe ich mir so gedacht, oh Gott, man gönnt ja sonst nichts, dann nimmt man nicht meinen Lover. Mhm. Ja, aber jetzt habe ich, glaube ich, auch mein Herz dran verloren. Ja. Zum ersten Mal passiert in deiner beruflichen Laufbahn? Absolut, absolut. Das ist ja so ein absolut großes Tabu. Und das ist ja völlig verrückt, dass nach so langer Zeit, wenn du 12 Jahre als Hure arbeitest, dass es dann passiert, ne? Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, dass so ein Tabu so fest eingebrannt ist, richtig, dass man das überhaupt nie in Erwägung zieht. Ne? Noch niemals ein Gedanken dran, niemals. Das heißt, du schläfst jetzt wirklich mit dem, so wie du mit einem privaten Menschen schläfst? Ich schlafe noch nicht mal richtig mit dem, weil er ist da sogar ziemlich unbedarft. Also es geht da noch nicht mal um diese sexuelle Schiene, dass ich jetzt denken müsste, jetzt ist er froh, dass er vielleicht nicht mehr für irgendwas bezahlen muss oder so. Darum geht es überhaupt nicht. Ja, ich meinte es jetzt bei dir auch. Ihr habt noch keinmal richtig miteinander geschlafen? Einmal. Und war das für dich ein guter Sex, ein für dich erfüllender Sex mit Orgasmus, mit allem? Ja, sicher. Das mit allem. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du mit deinem Mann, in welchem Land befindet er sich? Ist er weit weg? In Afrika. In Afrika. Na gut, in Afrika kann man auch telefonieren. Ja, mache ich jeden Tag. Genau, das wollte ich fragen. Du musst doch auch ein sehr schlechtes Gewissen haben, ne? Fürchterlich schlechtes. Du hast ihm natürlich nichts davon erzählt. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Mhm. Nein. Wie ist denn die Ehe eigentlich zwischen euch beiden? Ja, gut. Sie ist gut. Ich liebe ihn ja eigentlich auch noch. Weiß halt auch nicht. Ich liebe ihn, ja. Mhm. Ja, aber diesen jungen Mann, ja. Ist jetzt ein neuer Kind. Ich hab mich ja ernsthaft schon verguckt. Das ist echt ein Problem. Ja. Ich meine, nach 12 Jahren ist natürlich eine gewisse Routine eingekehrt. Noch nicht mal. Mhm. Nein, kann ich noch nicht mal sagen. Das ist also nicht so eingefahren, wie ich das oft so höre von anderen oder so. Gar nicht, ja. Überhaupt nicht. Kommt er jetzt zu Weihnachten nach Hause? Nein, ich fliege zu Weihnachten dahin. Du fliegst nach Afrika. Wahrscheinlich auch nicht mit so einem freudigen Gefühl, ne? Überhaupt nicht. Mhm. Ich habe auch ein fürchterlich schlechtes Gewissen. Mhm. Und ich sage jetzt mal meinen Freund, wie auch immer, ja. Ich meine, der weiß, dass ich nach Afrika fliege und so. Also gar kein Thema. Ich habe nur im Unglaube darüber gelassen, dass ich noch mit meinem Mann zusammen bin. Und was sagst du, wen du besuchst in Afrika? Ja, Vater, mein Mann. Dann, achso, als Freund quasi. Ja, genau. Achso. Das weiß ich. Ja. Das ist also alles gar kein... Weil da habe ich keine Lust gehabt, mich noch weiterhin in Lügen zu stricken. Mhm. Was schätzt du denn jetzt besonders an diesem neuen Lover? Was macht dich da besonders an? Dass er mich so umworben hat die ganze Zeit. Mhm. Mhm. Vor allen Dingen. Mhm. Und nicht so platt ist wie so... Wie die Männer Welt... Wie die meisten Kerle so sind, ja. Ja, genau, wie die Männer so sind. Auch so im Privatleben. Also nicht nur in meinem Job, sondern auch im Privatleben. Ja. Hat man also relativ selten, oder ist mir relativ selten passiert, ja, dieses Werben um einen. Mhm. Erst ins Kino, dann ins Essen, ganz oft ruhig, ganz oft nett. Klar, und wenn man 12 Jahre an festen Händen ist, ist das natürlich auch irgendwie was Besonderes, wenn man das dann mal erlebt. Wieder mal erlebt so. Ja, ne? Genau, ja. Du hast gerade so gesagt, dass es eigentlich gar nicht so eingefahren ist zwischen euch beiden, zwischen deinem Mann und dir, trotz 12 Jahre Ehe. Das heißt, der Sex ist okay? Wunderbar. Wunderbar sogar? Ja. Und wenn er da ist und wenn ihr zusammen seid, funktioniert außer der Alltag gut, ihr kommt gut miteinander aus? Wunderbar. Streitet nicht viel miteinander? Normal wie jeder andere auch. Normal wie jeder andere auch. Und dann ist die Sache wieder, also nein, also da sind ja, und da sind ja nur in den 12 Jahren, entsteht ja auch viel an Vertrauen und an Qualität so zwischen zwei Menschen, ne, wenn man zusammen ist. Ich finde, dass man das ganz hoch schätzen soll. Ich weiß das alles. Ja? Deswegen habe ich auch so ein unheimlich schlechtes Gewissen, kann aber so von meinem Gefühl her im Moment gar nicht von diesem anderen so lassen. Ich könnte auch jetzt morgen sagen, nee, ich treffe mich nicht mit dir. Mhm. Nee, und ich treffe mich morgen wieder mit ihm. Ja? Ganz, ganz solide zum Kaffee trinken und zum Spazieren gehen. Mhm. Ja. Da geht es gar nicht um Erotik, ne? Wenig. Später vielleicht, ja, mach ja sein. Aber erstmal wirklich ganz normal wie. Wann fährst du nach Afrika? Nächste Woche, vor Weihnachten. Ja, wann genau? Nicht so? Ende nächster Woche? Ja, ja, 24. fliege ich. Am 24. fliegst du. Und wie lange bleibst du unten? Bis zum 7. Januar. Bis zum 7. Januar. Hm. Ich könnte mir ja vorstellen, ich habe ja fast die Hoffnung, dass wenn du jetzt zu deinem Mann fährst und wenn du konfrontiert bist mit ihm und wenn das auch wieder wahrscheinlich, wenn es im Prinzip gut ist zwischen euch beiden, wenn es schön ist, wenn ihr eine schöne Zeit verlebt und zwei schöne Wochen miteinander verbringt, dass du die Sache ganz anders sehen wirst und ganz relativ relativ sehen wirst. Würde ich mir wünschen, dass du so einen Aha-Effekt kriegst, irgendwie nach dem Motto, das war mal was Prickelndes zwischendurch, aber die Qualität und das Große, Wichtige, das passiert zwischen mir und meinem Mann. Weißt du was, und da genau habe ich Angst vor, dass mir das genau nicht passiert, sondern dass ich da sitze und genau an diesen anderen denke, die ganze Zeit. Davor habe ich am meisten Angst. Ja, weil ich denke, so, jetzt sitzt du hier, ja, und gucken wir vielleicht meinen Mann an, die ich, ja. Aber die Frage, man muss ja immer noch die andere Frage stellen. Würdest du gerne mit diesem neuen Mann richtig so ein normales Eheleben führen, mit dem zusammen sein? Alles teilen, was man so miteinander teilt, wenn man eng zusammen ist? Ich denke, dafür ist die ganze Sache noch zu frisch, weil ich meine, er auch noch 9 Jahre jünger ist. Ja. Das macht also, finde ich, eine Menge auf. Ich wäre, lange Rede, kurzer Sinn, an der Stelle, Petra, wäre ich da sehr vorsichtig und sehr gebremst. Ich verstehe sehr gut, dass die Abwechslung reizvoll ist, was da jetzt passiert ist, dass du umworben bist. Das ist natürlich auch schmeichelhaft. Das ist was Neues, der Reiz des Neuen. Aber versuche dir mal klarzumachen, was auf der anderen Seite steht, nämlich eine 12-jährige Partnerschaft mit Vertrauen, mit Loyalität, mit Liebe, mit Zuneigung, mit auf sich aufeinander verlassen können und so weiter. Ich würde an deiner Stelle auch, wenn du dich, was ich hoffe, dich für deinen Mann entscheidest, würde ich deinem Mann das gar nicht erzählen von dieser Geschichte. Nein, das auf keinen Fall. Schwamm drüber, Strich drunter und da spricht man lieber. Nein, niemals, nein. Das würde ihn zu sehr verletzen, wahrscheinlich dann auch für nix. Genau, absolut. Ja. Das ist ja nix. Du wirst es jetzt im Moment gar nicht so im Kopf entscheiden können. Versuch mal, die Treffen mit dem Neuen nächste Woche ein bisschen zu reduzieren. Und fahr nach Afrika. Und setz dich der Situation aus, mit deinem Mann zusammen zu sein. Und ich hoffe dann einfach, dass so dieser Punkt kommt, dass du sagst, er ist es doch und ich möchte mich für ihn entscheiden. Und manchmal muss man auch ein bisschen gegen seine Gefühle entscheiden, wenn man eine Sache im Visier hat, die wichtig ist und die richtig ist. Und wenn es nicht, wenn es ganz anders ist, telefonieren wir im Januar nochmal miteinander. Alles klar, ich danke dir trotzdem. Du bist die Frau aus Afrika, da werde ich mich sofort erinnern. Wunderbar. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachten. Ja, wünsche ich auch, Petra. Ja? Tschüss. Danke, ja, tschüss. 1.33 Uhr, 1.34 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. 34, 50 Sekunden. Ich werde gerade von meinem Redakteur, von Wolfgang Spielkowski, belehrt. Ich meinte gerade natürlich nicht den Suppenkasper, sondern den Zappel-Philipp von Wilhelm Busch. Und ich dachte, der Zappel-Philipp und der Suppenkasper, das sei eine Person. Nein, so ist es nicht. Der Zappel-Philipp ist eine eigenständige Figur und der Suppenkasper auch. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht heute, eine freie Telefontalkshow, und das heißt, dass ihr mich anrufen könnt und wir über alles reden können, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Jetzt geht's weiter mit Flo, und Flo ist ein Mädel und 16 Jahre alt. Stimmt's? Ja. Ja. Hi Domian. Hallo Flo. Ja. Dein Thema. Ich wollte gestern wegen dem Tabuthema was sagen. Und zwar wegen, ich war 6 Monate heroinabhängig. Mhm. Ich wurde draufgebracht von einem Typen, den ich damals, wie zu sagen, auf den ersten Blick geliebt habe. Wie alt war der damals? Er war 24. Und wie alt warst du damals? 15. 15. Und das Schwein, ne? Ein 15-jähriges Mädchen auf Heroin zu bringen. Ja, er meinte nach 2 Tagen zu mir, wenn du mich wirklich liebst, dann lässt du dir von mir Knaller machen. Und ja, ich hab's gemacht. Knaller heißt Spritze machen, ja. Oder? Mhm. Und hattest du vorher schon irgendwie Kontakt mit Drogen? Gar nichts. Gar nichts? Nein. Mhm. Ja, und dann habe ich das halt machen lassen und... Hast du nicht tierische Angst gehabt davor? Doch, eigentlich schon, aber der Typ war mir irgendwie in dem Moment wichtig. Also die klassische Methode in den Unterarm reinspritzen oder wohin? Genau, in den Unterarm. Mhm. Ja, und dann habe ich nach 2 Tagen doch gesehen, dass ich den dann nicht brauche. Und dann habe ich nach 2 Tagen mit dem Schluss gemacht. Aber das Zeug hat mir trotzdem gefallen, also habe ich es weitergenommen. Aber wieso hast du gemerkt, dass du nach 2 Tagen dann schon wieder entliebt warst und ihn nicht mehr brauchtest? Weil meine ganzen Freunde den Kontakt abgebrochen haben. Meine Familie hat den ganzen Kontakt abgebrochen. Mit dir, weil du mit diesem viel älteren Typ zusammen warst? Ja, genau. Mhm. Aber da war es nun schon passiert mit der Droge? Genau. Wie war das denn das erste Mal, als du... gespritzt hast und... Schrecklich. Schrecklich? Ja. Also ich habe auch da, seitdem habe ich Angst vor Nadeln, und dann habe ich das nur noch weiter geraucht. Ach, du hast es dann geraucht? Ja. Und das Schreckliche war die Nadel, nicht der Effekt? Genau, nur die Nadel. Also das Rauschmittel, das Heroin an sich, hat dir gefallen damals? Damals hat es mir echt gefallen. Welche Wirkung hat das ausgelöst bei dir? Wie bist du da drauf gekommen? Wie ich da drauf gekommen bin. In welchem Zustand warst du da? Im Beruhigenden. Also du hast in der Ecke gesessen, hast Musik gehört und genau. hast dich gut gefühlt und... Ja, und einfach ruhig. Abgeklärt und alles war genau. Easy irgendwie, keine Probleme und... Gar nicht. Alles ganz locker. Ja, und dann wurde es halt immer stärker, weil sich meine Familie immer weiter von mir abgesammelt hat. Ja, und dann habe ich meinen ersten kalten Entzug hinter mir, weil ich habe das geklaut für das Heroin. Und irgendwann hat das Geld nicht mehr aufgereicht und dann habe ich gesagt, bevor ich mich selber verkaufe, höre ich auf. Mhm. Und dann habe ich mich bei einem Freund in der Wohnung eingeschlossen und habe meinen ersten kalten Entzug gemacht. Ganz allein, aufgrund deiner Entscheidung? Ganz alleine, das hat 7 Tage gedauert. Lass mich vorher nochmal fragen, die 6 Monate, wo du es genommen hast, das ist nur teuer, das Zeug. Wo hast du denn da das Geld aufgetrieben? Ja, ich habe geklaut, Brillantringe, Leute abgezogen. Mhm. Ja, und dafür halt dann den Stoff besorgt. Ja. So, jetzt kalter Entzug, alleine in der Wohnung. Ja. 7 Tage warst du. 7 Tage. Und das ging dann auch nochmal einen Monat gut. Kalter Entzug, muss man dazu sagen, das ist was ganz Schlimmes, ne? Ganz schlimm, es sind Schmerzen, die man nicht aushalten kann. Du rennst durch die Wohnung und schreist und hast Schweißausbrüche und du denkst, du stirbst, ne? Ja. Hast Schmerzen im ganzen Körper, die ne? Die Welle ist das. Ja. Mhm. Das ging dann einen Monat gut, bis zu meinem Geburtstag am 15.11. Und dann hat niemand angerufen, noch nicht mal mein Vater. Mein Vater hat gesagt, du bist Dreck, keiner hat sich gemeldet. Und dann habe ich gesagt, oh Scheiße. Mhm. Ich war fertig mit den Nerven, dann habe ich gesagt, ich habe zu viel Geld, muss ich mir wieder was holen. Was? Du musst dir wieder was holen? Ja, dann habe ich mir wieder was geholt. Das war dein 16. Geburtstag, von dem du erzählst. Mhm. Genau. Wo hast du denn da gewohnt in der Zeit? Bei einem Junkie. Mhm. Ja, und dann war ich wieder drauf. Und einen Tag später habe ich meinen Vater angerufen trotzdem und habe ihm dann erklärt, dass ich drauf bin wieder, rückfällig geworden bin. Und er hat mir halt eine Falle gestellt und hat gesagt, lassen wir uns im McDonald's treffen. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann stand er aber schon mit meinem Stiefvater da und hat mich dann in die Klinik nach vorne gebracht. Mhm. Hast du dich gewehrt? Nee, ich habe mich nicht gewehrt. Ich war zwar sehr sauer und hab gesagt, boah, scheiße, in 2 Stunden habe ich Schmerzen ohne Ende. Mhm. Aber ungefähr nach einer Woche jetzt Jetzt bin ich schon 3 Wochen hier. Ach so, das liegt doch gar nicht so lange zurück jetzt mit der Klinik. Nee. Und jetzt mittlerweile bin ich auch bereit, eine Therapie zu machen. Rufst du im Moment aus der Klinik an? Ja, heimlich. Ah, ja. Heimlich. Wenn du willst, vorher machen wir jede Stunde Rundgang. Ah ja. Also dir geht es im Moment schon ganz gut? Ja, im Moment geht es mir super. Körperlich auch? Körperlich auch. Mhm. Und also psychisch denke ich schon ab und zu noch dran, aber ins Negative halt. Mhm. Und du bist bereit, eine Therapie, eine Psychotherapie zu machen? Genau. Um stabiler zu werden, um nicht wieder anfällig zu sein für so etwas und mir dein Leben so in den Griff zu kriegen. Ja, dazu gehört dann halt auch nicht mehr zu dem Umgang zurückzugehen, jeglichen Kontakt vermeiden. Ja. Genau. Wie lange wirst du in der Klinik noch bleiben müssen? 8 bis 9 Wochen. Noch so lange? Ja. Noch so lange. Was machen die mit dir in der Klinik? Den ganzen Tag? Das ist Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ja, also gibt es viele Gespräche auch mit Ärzten? Genau, Therapiestunden. Ich muss die Schule wieder machen, weil ich ja 6 Monate nicht mehr dazu fähig war. Ach, man kann auch in der Klinik Schule machen? Genau. Das ist doch okay, ne? Das ist doch eine gute Sache. Ja, die Leute sind auch einfach korrekt hier. Findest du es im Nachhinein eigentlich sogar sehr gut, dass dein Vater oder dein Stiefvater das gemacht haben? Ja, weil ich habe meinen Freund verloren dadurch, meine Mutter ist dadurch beinahe kaputt gegangen. Mhm. Und ich liebe meine Eltern und jetzt versuche ich das halt wieder gut zu machen. Also Rettung in letzter Minute, ne, kann man sagen, oder? Die haben gesagt, die geben mir die letzte Chance und so ist vorbei. Mhm. Besuchen deine Eltern, deine Leute dich jetzt auch in der Klinik? Welche Leute? Ja, so dein Vater, dein Stiefvater. Ja, meine Mutter kommt mich morgen holen und wir gehen morgen Weihnachtsgeschenke einkaufen. Ach so. Also wendet sich das Ganze ja doch recht zum Guten. Genau. Ne? Aber ist natürlich auch ein irrer Tabubruch. Insofern passt das gestern wirklich gut in die Sendung rein, ne? Dass du mit 15... Verfluchst du nicht diesen Typ, der dich da drauf gebracht hat? Doch schon. Wenn ich den, also mein Freund hat gesagt, derjenige, der dich drauf bringt, den mach ich kaputt. Mhm. Mhm. Ich hab's ihm zwar nicht gesagt, dass ich drauf gebracht worden bin. Mhm. Ah. Jetzt hast du keinen Freund im Moment? Doch schon. Mit dem bin ich noch zusammen. Ach, mit dem bist du noch zusammen? Ich dachte, er hat gesagt, aber er ruft mich zwar an, aber er besucht mich nicht. Er hat gesagt, solange ich mein geregeltes Leben wieder habe und wieder clean rauskomme, dann kann er gerne nochmal mit mir reden. Mhm. Was sind deine Pläne, Flo? Was möchtest du gerne machen? Wenn die Schule wird jetzt weitergeführt? Ja, und wenn ich hier draußen bin, mache ich dann Abendschule. Mhm. Also Abschluss. Was für einen Abschluss möchtest du gerne machen? Erstmal Hauptschule. Mhm. Mhm. Ja. Und dann möchtest du eine Lehre machen? Hast du so ein bestimmtes Ziel, Berufswunsch? Berufsboxer. Berufsboxer? Ja. Das ist ja scharf. Bist du so eine eher kräftige? Ja, ich spiele seit 8 Jahren Boxen. Das ist ja schrill. Ja. Kann man so Berufsboxer lernen, eine Lehre machen? Nee, kann man natürlich nicht. Nee, ne? Eigentlich nicht. Man muss das, keine Ahnung, wie man da dran kommt. Du wirst ja die Nachfolgerin werden von, wie heißt die nochmal? Die Nein. So, genau. Und irgendwann auch gegen Stefan Raab dann boxen. Genau. Ja, warum nicht? Also wenn du so einen Traum im Kopf hast und das Talent dazu hast. Aber da musst du natürlich wirklich dann sehr diszipliniert sein, ne? Und sehr eisern. Mhm. Aber das beweist dir jetzt im Moment auch schon, dass du das durchziehst. Ja, klar. Und vielleicht war dir das alles eine ganz gute Lehre, auch für eine weitere Karriere hinterher. Ne? Und ich möchte auch jeden davor warnen, dass er dieses Scheißzeug nicht anfängt. Absolut, absolut. Ja. So, toi toi toi, alles weiter. Und vielleicht in 10 Jahren bist du eine ganz berühmte Frau, wer weiß. Kann ich noch jemanden grüßen? Ja, ganz schnell. Die Ivana und die Dingsbums-Paar. Und die Dingsbums. Sie wird sich schon angesprochen. Die Girl. Ja. So Flo, schöne Weihnachten wünsche ich dir. Okay, danke, dir gleichfalls. Danke, ciao. Tschüss. 1.43 Uhr und das ist die beste Zeit für Dirk. 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, moin Jürgen. Hallo Dirk. Weswegen rufst du an? Also, ich habe auch nochmal das Thema von gestern. Ja. Und das war also so gewesen, ich habe mich da hinziehen lassen und zwar zum Glücksspiel, obwohl ich gar kein Zocker bin. Im Prinzip bist du keiner, aber du hast es mal gemacht, oder? Ich habe es mal gemacht, ja. Ich bin also in eine Spielbank gefahren mit ein paar Arbeitskollegen. In so eine richtig große, noble Spielbank? Ja, ist ziemlich groß, kann man sagen. In welche denn? Es gibt ja nicht so viele in Deutschland. Also, das ist in Dortmund, wo sie wohnen. Dortmund, ja, das ist natürlich auch ein Name, ne? Dortmund. Ja, da kommst du also nur mit normaler Kleidung auch gar nicht erfahren. Ich weiß, ja. Das ist so Stil Baden-Baden, ne? Kaliber Baden-Baden. Ja, ganz genau. Ja, da war ich noch nicht, aber auf jeden Fall ist ziemlich hoch angesetzt, die ganze Geschichte. Ja. Und ich wollte eigentlich auch gar nicht spielen und habe mir eigentlich auch nicht vorgenommen zu spielen. Und ich dachte, nimm dir Geld, nimm dir was mit im Rückhalt, du musst ja nicht spielen, aber wenn du was hast und siehst, wir gewinnen, dann kannst du ja auch mal eine Kleinigkeit setzen. Mhm. Und dann habe ich da mein Sparbuch hergemacht. Das sollte eigentlich jetzt dafür gedacht sein, für unseren Nachwuchs, der im März kommt. Was hast du denn gespielt? Roulette? Ja, Roulette. Also ganz klassisch. 5 Minuten habe ich gespielt. 5 Minuten hast du gespielt? Ja. Jetzt sag bitte, jetzt erzähl mir bitte, was du verloren hast. Also ich habe 15.000 Mark mitgenommen. Und da sagte der eine zu mir, pass auf, setz auf Rot. Und dann die Hälfte, sprich 7.500 Mark. Wenn du verlierst, hast du immer noch 7.500 Mark. Mhm. Aber du hast noch die zweite Chance. Und das ist 1:70%, sag ich mal, dass du da wieder verlierst, weil ist ja nur die Nummer da. Und dann dachte ich mir, alles klar, dann sitzt du dann nochmal auf Rot, weil den ersten hatte ich schon verloren, da war ich schon ziemlich enttäuscht. Mhm. Und das Schlimmste ist die Geschichte, weil meine Frau davon ja gar nichts weiß, dass ich mir das Geld mitgenommen hatte, die wusste überhaupt nicht, dass wir da hinfahren. Also du hast 15.000 Mark in 5 Minuten in der Spielbank. Innerhalb von 2 Runden, ja. Innerhalb von 2 Runden verspielt. 15.000 Mark. Und das war euer Sparbuch? Das war das Sparbuch für den Nachwuchs, ja. Der bald kommt? Der bald kommt. Das Schlimme ist ja auch noch... Das heißt, deine Frau ist schwanger im Moment. Die ist schwanger, ja. Mhm. Und in meinem Job verdiene ich so gut wie gar kein Geld, ja. Was machst du denn? Ich bin Kondomtester. Nein, noch nie gehört. Natürlich schon mal gehört. Wie kann man das als normalen Job machen? Kondomtester? Ja, also das liegt also viel daran, weil die ganzen Sachen, die müssen geprüft werden. Und von den Theoretiker her, dann, was auf dem Papier steht, das haut nicht hin. Du musst also mit ganz vielen Frauen immer schlafen. Also das, so kann man es nennen. Die wissen aber nicht Bescheid, weil das, wie gesagt, in einer geheimen Mission ist. Das ist ja völlig schräg. Wie in einer geheimen Mission. Ja, ich darf ja nicht vorher den Frauen sagen, dass sie die Dinge ausprobieren. Also du, ich kläre das natürlich vorher ab, dass sie auch die Pille nimmt, weil das ist ja wegen dem doppelten Schutz. Das ist ja ein Traumjob, den du da hast. Ja, ich meine... Moment mal, wo lernst du denn diese Frauen kennen? Ja, das ist also Fernsehrat, das sind also einschlägige Zeitungen. Ja. Und natürlich bin ich so kennenlernen, wenn ich also auf Jux gehe, ne? Ich dachte, diese Firma, diese Kondomfirma würde dir so und so viele Frauen zur Verfügung stellen und die wüssten Bescheid und ihr würdet dann mal rein dienstlich in die Kiste gehen. Nein, so ist es nicht. Ja, das ist also mehr, ich habe zu Hause also kartonsweise von den Dingern liegen. Ich tue mich über bewerben, dass ich also noch ein paar neue Kondome im Endeffekt kriege. Da ist eine Firma dabei, die ist also ganz heiß da immer auf mich. Was sagt denn deine Frau überhaupt dazu? Ja, die sagt da gar nichts zu, weil die das gar nicht weiß. Ach, die weiß das gar nicht. Aber du musst ja noch einen ordentlichen Job haben. Das ist ja nur so Nebending, was du da machst. Ja gut, ich bin beim größten Arbeitgeber beschäftigt hier in Deutschland. Beim größten Arbeitgeber in Deutschland? Beim größten Arbeitgeber. Ja, beim größten, ich habe es verstanden. Aber was ist der größte Arbeitgeber? Bist du Beamt? Arbeitsamt. Das Arbeitsamt. Ja. Also ein angestellter Beamter beim Arbeitsamt bist du? Nein, die zahlen mir Arbeitslosen. Ach, du bist arbeitslos, jetzt verstehe ich. Ja, das denkst du denn? Ein schöner Witz. Nein, auf jeden Fall lässt sich leben, man hat eigentlich Spaß an der Freude und solange es geht, aber ich weiß nicht, wie ihr das sagen soll mit dem Geld. So, 15, ich meine, das klingt ja alles ein bisschen lustig und witzig. Und Nein, das ist gar nicht witzig, wenn du arbeitslos bist und du hast 15, da sind 15.000 Mark nur wirklich viel, viel Geld. Deine Frau ist schwanger und ihr habt das Geld gespart für den Nachwuchs, um richtig gut in die Pötte zu kommen, wenn der Kleine... Kommt man jetzt an das Geld bloß so schnell? Tja, das ist natürlich jetzt eine Frage. Deine Frau weiß von gar nichts im Moment. Leute, die für mich spenden wollen. Ja, so siehst du aus. Ich würde von Spenden wirklich strikt abraten. Das hast du dir selbst... Nee. Das hast du dir selbst eingebrockt. Gespendet wird für ganz... Nee, gespendet wird für ganz, ganz arme Leute, die an ihrem Schicksal keine Schuld tragen. Du trägst daran Schuld. Richtig, aber das soll ja ein Zeichen setzen für die Leute, die vielleicht genauso drauf sind wie ich. Ja, die Spende setzt da kein Zeichen. Du kannst ein Zeichen setzen, indem du irgendwie jetzt arbeitest wie ein Wahnsinniger, um das Geld ranzuschaffen. Muss ich sehen. Was hast du denn gelernt? Hast du eine Ausbildung? Nö, habe ich nicht gemacht. Hast du nicht gemacht? Wie lange bist du hier schon arbeitslos? Ja, 2 Jahre. Also jetzt muss ich bald wieder sehen, dass ich was kriege, oder? Und setzt du dich so richtig auf den Arsch, was zu finden? Ja, das ist das Problem. Ich bin Nachtmensch und wenn ich nun mal nachts immer wach bin, habe ich nicht die Zeit, morgens aufzustehen, oder? Also, ja, das ist auch wieder eine tolle Ausrede, die sehr überzeugend ist. Ja. Dass du nicht aufstehen kannst. Ja, vielleicht kriegt man ja mal eine höhere Provision von den ganzen Firmen, die mir da die Kondome zuschicken. Ach, das ist doch albern mit diesen Kondomen. Das ist doch irgendwie das ist eine lustige Sache, aber da kommt jetzt auch noch der ganz andere Aspekt hinzu, den wollen wir jetzt gar nicht vertiefen, dass du deine Frau da nun auch permanent betrügst mit diesem Job in Anführungszeichen. Ja. Na, du bist mir schon so ein Hallo, Dreo. 15.000 Mark verzocken, die Frau betrügen und dann hier noch so eine Spende aufrufen. Na, gute Nacht. Und nicht richtig aktiv sein in Sachen Arbeitssuche. So ein Gefühl habe ich mich bei dir. Du bist auch ein Fauler, glaube ich. Du bist ein Fauler. Aha. Ne, wenn du mir was erzählst von wegen, du bist ein Nachtmensch und kommst morgens nicht aus dem Puschen, hör mir auf. Du hast eine Verantwortung zu tragen. Du bist bald Vater, Mensch. Bald. Ja, bald. Wann bald? Im März. Ja, siehst du. Bis dahin wollte ich ja, wie gesagt, das Geld nicht mehr erreichen. Ja, das kannst du schön vergessen, und sollte hier irgendwas ankommen, werden wir dir das nicht zukommen lassen, sondern einer Institution, die es nötig hat. Ich wünsche dir, dass du irgendwie die Kohle auf solide Arbeitsbasis bekommst und ja, dass du deine Frau nicht zu sehr enttäuschen musst. Das wünsche ich dir wirklich. Ich versuche es. Alles Gute, Dirk. Ich melde mich nochmal und ein schönes Fest noch, ne? Ja, dir auch. Tschüss. Tschüss. Na, der war ja drauf. Garda, 73 Jahre. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Garda. Morgen. Guten Morgen. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ach, das kriegen wir beide schon geschaukelt. Ja. Das ist überhaupt gar nicht schlimm, aufgeregt zu sein. Du hast mich angerufen. Ja. Warum hast du mich angerufen? Ja, es geht eigentlich um meine Familie. Ja. Und zwar eigentlich überwiegend um meine schwere Tochter. Mhm. Ich kenne sie schon sehr lange. Mhm. Mein Sohn hat sie kennengelernt auf der Uni. Mhm. Da waren sie beide wohl 20. Ja. Inzwischen sind sie verheiratet, sind Ende 30. Haben sie auch Kinder? Es sind inzwischen zwei kleine Kinder da. Ja. Und meine Schwiegertochter, seit ich sie kenne, spüre ich ihre Ablehnung. Mhm. Also ich spüre hautnah, dass sie mich nicht annimmt. Mhm. Ja, und ich habe wirklich alles versucht. Mein Sohn hat mich, als er noch alleine lebte, besucht abends. Und sie ist dann zum Sport gegangen und hat hat ihn abgeholt. Und dann habe ich ihm alles hingestellt. Ich wollte ihr zeigen, ich nehme dich an. Mhm. Alles, was sie gerne hat und macht, habe ich ihr hingestellt. Mhm. Aber sie war immer so reserviert. Und das hat sich jetzt im Laufe der Jahre überhaupt nicht geändert. Nein. Es ist sogar noch. Und dann habe ich das mal meinem Sohn gesagt. Ich sagte, ich versuche das doch alles. Mhm. Und damals schon hat er gesagt, ja, das habe ich gemerkt, lass es doch sein, das hat keinen Zweck. Woran liegt es denn? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Es gab nie eine offene Aussprache zwischen euch Frauen. Es war eine einzige Sache. Mein Sohn hat ja nun, die haben ja beide studiert. Mhm. Und mein Sohn musste 18 Monate Ersatzdienst machen und hinkte hinterher. Mhm. Und sie hatte nun schon Beruf und er hat noch studiert. Mhm. Und er sagte, ja, und ich möchte heiraten und Kinder und so. Und damals habe ich nur gesagt, ist es nicht besser, wenn mein Sohn auch erstmal fertig ist, dass er in der Lage auch ist, Geld zu verdienen. Gut, dann war sie vielleicht ein bisschen sauer. Aber deswegen und da habe ich ihr aber auch gleich gesagt, ich möchte, dass es dir bei meinem Sohn gut geht. Mhm. Habe ich dir auch gesagt. Nicht? Sag mal, Garda, wenn das... Ich weiß, ich kenne meinen Sohn. Mhm. Ich weiß, das wäre vorprogrammiert. Sag mal, Garda, ist kein Hausmann. Ja. Nicht? Und das erzähl mir mal, wenn das jetzt so verfahren ist. Das ist 20 Jahre her. Fürchterlich lange her. Wie sieht denn so euer Kontakt aus? Jetzt zum Beispiel Weihnachten. Besucht ihr euch da? Ja, nun ist es dann eben so, Weihnachten möchten Sie mich da nicht haben, Heiligabend. Mhm. Dann ruft mein Sohn mich an und dann ruft er an und sagt, hallo, ich wollte fröhliche Weihnachten wünschen. Mhm. Und dann haben sie auch inzwischen zwei Kinder, zwei kleine. Nun machen wir gleich die Bescherung und stecken die Lichter an und dann machen wir uns Fondue und dir wünschen wir dann frohe Weihnachten. Du lebst alleine, dein Mann lebt nicht mehr. Nee, mein Mann lebt nicht mehr. Ja, genau. Und er weiß, dass ich alleine bin. Mhm. Okay. Wohnt ihr sogar in der Nähe? Die wohnen in Volksdorf und ich wohne in Hamm. Also das ist so mit dem Auto 20 Minuten, 25 Minuten. Also wäre das eine Kleinigkeit, da mal eben hinzufahren? Naja, gut. Und dann ist dieses Problem, rufen mich all meine Bekannten an, ja, wir werden jetzt abgeholt und so weiter. Mhm. Und wir wünschen dir auch frohe Weihnachten. Mhm. Und wenn ich dann alleine sitze, dann kommt dieses große... Es ist blöd. Ja, das glaube ich. Das heißt, jedes Jahr Weihnachten, Heiligabend ist eigentlich ein Grauen für dich. Ja, naja, und gut. Und dann, jetzt hört sich das Bild an, dann möchte ich mir am liebsten einen antüben. Tust du das manchmal? Das kann ich mir nicht leisten, weil ich dann am ersten Weihnachtstag dahin gehe. Ach so. Und dann muss ich fit sein. Und das... Aber das heißt im Klartext, der Heilige Abend ist ein einsamer Abend für dich. Ja, ist das. Aber das ist nicht das Schlimmste. Also sie geht so weit, wir hatten mal eine Aussprache, das war ganz banal, nichts Aufregendes. Mhm. Ging nur um meine Scheidung und dass ich keine Rente kriege. Mhm. Und da habe ich nur gesagt, und das ist Tatsache, Ich habe mir nicht viel zu Schulden kommen lassen. Das war vor 20 Jahren so, Eheverweigerung. Mhm. Da war man schuldig. Mhm. Das war meine Schuld. Mhm. Das weiß mein Sohn auch. Mhm. Da hat sie zu mir gesagt, du dämliche Kuh, hat sich vor mich gestellt und mir die Hände vor den Hals gehalten und hat gesagt, ich könnte dich erwürgen. Nur aus dem Grunde. Und dein Sohn? Und mein Sohn saß dabei und hat nichts gemacht. Aber das, Gaber, finde ich schlimm. Und da habe ich folgenden Fehler gemacht. Ja. Da habe ich gesagt, da ist sie runtergegangen zum Auto und da habe ich, mein Sohn ging hier und da habe ich gesagt, du musst jetzt zu deiner Frau gehen, du willst zu deiner Frau. Ich hätte sagen müssen, du hättest das nicht dulden dürfen. Genau, das ist der Punkt, genau so ist es. Aber ich habe meinen Sohn allein Gruß gemacht. Lass mich mal fragen, wenn das alles so schrecklich ist, willst du denn da überhaupt am ersten Weihnachtsfeiertag hin? Das ist doch auch furchtbar. Das ist furchtbar. Ich habe aber zwei Enkelkinder und der eine, der liebt mich unheimlich, der Dreijährige. Mhm. Aber die Gesamtsituation ist ja angespannt, ne? Immer wieder. Wieder. Und ich habe auch, um ihr das klar zu machen, ich habe gesagt, als wir letztes Mal zusammen, oder das Mal davor, mein Sohn war dabei, habe ich zu ihr gesagt, weißt du, du bist eine Frau, ich bin eine Frau. Ich weiß, dass man als Frau manchmal traurig ist. Mhm. Männer verhalten sich nicht immer so, nicht? Die sind vielleicht nicht immer so aufmerksam. Mhm. Ich sage, ich kann auch nachvollziehen, dass du manchmal traurig bist. Mhm. Ich habe versucht, ihr alles klar zu machen, ich lehne sie nicht ab. Mhm. Aber es bringt gar nichts. Nein, ich habe ihr auch gesagt, du, ich bin so froh, dass ihr zusammen seid, das ist für mich ein beruhigendes Gefühl. Die Fronten sind völlig verhärtet, ne? So hört sich das wirklich an. Ja, aber ich weiß. Bist du denn, lass mich fragen, bist du denn nicht doch sehr, sehr sauer auf deinen Sohn, dass der... Ja. Und da frage ich mich, wo liegt meine Schuld? Nun habe ich ihn allein groß gemacht. Mhm. Ich bin geschieden worden, als er 12 Jahre war. Aber weißt du, Gerda, ich glaube, das ist jetzt auch in deinem Alter mit 73, ist das müßig, darüber nachzudenken, wo die Schuld da liegt. Du musst... Nein, dass ich ihn zu sehr, weil ich sagte, er hat da nicht eingegriffen, dass ich ihn zu viel aus dem Weg geräumt habe immer. Das meine ich. Ja, aber was soll man jetzt darüber nachdenken und sich Vorwürfe machen? Ja. Ne? Im Prinzip kannst du nur noch sehen, dass du irgendwie jetzt dich arrangierst mit der Situation. Aber das heißt, dass du letztendlich kannst du die Frau nur großartig nicht beachten und kümmere dich um deine Enkelkinder. Wenn man 20 Jahre so verfahren ist und der Sohn schiebt sich nicht dazwischen oder vermittelt nicht, was will man dann noch machen? Da kann man doch gar nichts mehr machen. Aber weißt du, als damals diese Geschichte war, als sie mir das an den Hals gehen wollte, und da war eine Weile... Und dann haben wir uns dann wieder zusammengetan. Ich hätte gerne mal eine richtige Aussprache gehabt. Warum? Das wird alles unter den Teppich gekehrt. Aber dann kannst du denn diese Aussprache nicht doch nochmal versuchen voranzubringen? Dann schreit sie. Sie fängt an zu schreien. Und den Kontakt ganz abzubrechen möchtest du nicht wegen der Enkelkinder? Nein. Mhm. Und dann, wir hatten dann wieder eine Differenz, weil ich den Kleinen was mitgebracht hat und Schokolade. Und dann sagte sie plötzlich abends, das kriegt er nicht erst am Mittagessen nicht aufgegessen. Habe ich gesagt zu den Kleinen, gut, packen wir in die Küche und dann kriegst du es morgen. Mhm. Schreit sie mich wieder an, ich bestimme, wann er was kriegt. Und immer sitzt der Sohn daneben und sagt nichts. Und ich denke, was soll ich denn nun noch richtig machen? Ich könnte mir vorstellen, eine andere Oma hätte vielleicht gesagt, ach komm, hier kannst du es angehen. Mhm. Ich gehe auf sie ein. Mhm. Es nützt nicht. Mhm. Und jetzt, es hört sich so hart an und ich liebe meine Enkelkinder so. Mhm. Ich möchte mich ganz zurückziehen. Kannst du es verstehen? Ja, natürlich. Ich möchte Ruhe. Ja. Ich möchte die letzten Jahre Frieden. Deswegen sagte ich da gerade, eigentlich müsstest du den Kontakt abbrechen, aber da sind ja die Enkelkinder wieder da. Tja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und jedes Mal ist sie so, ich habe schon fast das Gefühl, es ist ihre Art so, aber... Weißt du, was ich machen würde? Ich würde zumindest nicht mehr zum Weihnachten dahin fahren. Das ist alles so verlogen. Ja. Die ganze Sache. Suche irgendwie den Kontakt mit den Enkelkindern auf andere Weise aufrechtzuerhalten, aber geh nicht noch Weihnachten dahin. Das macht die ganze Sache ja noch viel trauriger, als sie schon ist. Liebe Gerda, wir müssen... Weißt du, ich weiß, dass du jetzt keine Zeit mehr hast. Ich wollte jetzt diesen Weihnachten einfach mal klipp und klar sagen, weil mein Sohn das überhaupt gar nicht einfällt, dass ich da alleine bin. Ich wollte sagen, du, ich kann an diesem Weihnachten nicht kommen. So machst du. Ich tüdel mir einen an. So machst du. Und dann kann ich morgen nicht kommen. So kann machen. Ich das machen? Ja, finde ich ja. Finde ich ja. In dem Fall würde ich... Um Ihnen Tipp zu geben. Ja, würde ich auf jeden Fall so sehen, Gerda. Jetzt muss ich leider Schluss machen. Ich wünsche dir dennoch, trotz aller Misere, alles Gute von Herzen. Aber verstehst du mich? Ich verstehe das, absolut. Alles was Gute. Ich muss Schluss machen, Gerda. Alles Gute, tschüss. Ich bedanke mich bei meinem Team. Thomas Reinke, Wolfram Spielkowski, Jan Hölz, Michael Jansen, Jan Grefe zu Baringdorf, Michael Schritzenmeier, Christian Part und Tim Stienauer und Anna Hüsch. Nächste Woche Montag sind wir wieder da mit einer freien Talkshow. Montag auf Dienstag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende und freue mich auf die nächste Woche, die letzte Woche vor Weihnachten. Macht's gut, bis dahin. Ciao.